2010. Yeah. Ja, die deutsche Seuche verschwindet vom Planeten. Pass gut auf. Ihr tätowiert euch ein Kreuz im Schlaf, sodass am nächsten Tag ihr endlich eure wahre Bedeutung erahnt. Wisst, was ihr seid, wisst, was ihr wollt. Ihr wollt ein Volk über dem anderen, wie früher der Führer ist kalt. Ihr seid das Letzte, was man links nennt. Ich würde eher Adolf Hitler, Heinrich Himmler und den Strömer als euch links nennen. Hurensöhne, an euren Händen klebt mehr Blut als an meinen Schuhen, wenn wir euch platt treten wie Kids kippen auf Schulhöfen. Antideutsche, wer von euch ist über 30? Wer von euch liegt vom Mikro ja wirklich über 30? Niemand. Wer von euch wird ausgegrenzt und fühlt sich scheiße? Lässt seinen Frust beim Bloggen raus, dann seid ihr richtig fleißig. Euch ist so viele. Zeit ich mir aber nix, ich geh mir schneller einen Wichsen und wick dein Herz eure Mädchen an eure Jungs. Warte, ist das nicht ein und dasselbe bei euch Nazis? Rate mal, was auf euch wartet? Das Gulag! Tötet diese antideutschen Hurensöhne, Hurensöhne! Tötet diese antideutschen Hurensöhne, Hurensöhne! Tötet diese antideutschen Hurensöhne, Hurensöhne! Tötet diese antideutschen Hurensöhne, Hurensöhne! Und ich hau sie mit dem Hammer tot, trenn sie mit der Sichel durch, fick jetzt ihre Mädchen durch, ist das nicht verwegen? Fick dann ihre Jungs durch, warte! Ist das nicht ein und dasselbe bei denen eben? Die meisten Antideutschen laufen rum mit dunklen Brillen, so als produzieren sie heimlich Kinderpornos in dem Hinterhof und sich aus Lego und Molly glauben wie Egos. Bombisch kaufen sich Hero am Kotti, so wie Andy von Egotronic. Und was jetzt, Mann? Wollt ihr mich anzeigen? So wie die Bandbreite euch soll ich anzeigen? Antideutsche Kappen bis heute noch keine Angst, Feinde zeigten, wenn der ich händel das anders als die Bandbreite. Lasst uns im Takt bleiben, ich halte ein Stalin-Plakat, doch ihr kommt vorbei und kassiert alle von uns Backpfeifen. Käfer-Kids, packt euer Peppersbrei, wer steckt Messer ein? Ich warne euch, nehmt den Rat, aber ab heute wird's für euch besser sein. Tötet diese antideutschen Hurensöhne, Hurensöhne! Tötet diese antideutschen Hurensöhne, Hurensöhne! Tötet diese antideutschen Hurensöhne, Hurensöhne! Tötet diese antideutschen Hurensöhne, Hurensöhne! Lass den Davidstern brennen, brennen! Lass sie im Zionismus untergehen, untergehen! Ihr könnt mir gerne mal ein Blasen, Blasen! Für euch ein großes Unternehmen, Unternehmen. Schickt eure Teenies ran, wie Hitler es tat. Ihr seid Faschisten für uns Süden, Jungs üben, euch fehlt der Hitler-Bart. Es ist kein Scherz, was ich sag, ihr seid faschistischer und weniger wert als Theodor Herzl. Es war, könnt jeden Party verstehen, denn sie mit einem paar TNTs im Checkpoint. Um seine Ahnen zu sehen, Verzweiflung pur, leistet den Schwur, einigt das Land, verteidigt das Land, reicht euch die Hand, Befreiungskampf, Palestine. Tötet diese antideutschen Hurensöhne, Hurensöhne! Tötet diese antideutschen Hurensöhne, Hurensöhne! Tötet diese antideutschen Hurensöhne, Hurensöhne! Tötet diese antideutschen Hurensöhne, Hurensöhne! Tötet diese antideutschen Hurensöhne, Hurensöhne! Tötet diese antideutschen Hurensöhne, Hurensöhne! Ihr wolltet Krieg, Mann! Ihr habt ihr euren Krieg! Ihr habt ihn! Fresst ihn und stirbt! Hurensöhne! Antideutsche Hurensöhne! Hurensöhne! Hurensöhne! Hurensöhne! Hurensöhne! Hurensöhne! Hurensöhne! Hurensöhne! Hurensöhne! Hurensöhne!